Paragraf 37, Übung 2. Üben Sie keiner wie in folgendem Beispiel. Hat jemand ein Taschenmesser? Nein, ich habe keins. Versuchen Sie es jetzt. Möchte jemand ein Butterbrot? Nein, ich möchte keins. Möchte jemand einen Aperitif? Nein, ich möchte keinen. Hat jemand ein Lexikon? Nein, ich habe keins. Hat jemand vielleicht einen 5-Euro-Schein? Nein, ich habe keinen. Backt jemand wieder einen Kuchen? Nein, ich backe keinen. Braucht jemand einen Kalender? Nein, ich brauche keinen. Hat jemand einen Fahrplan? Nein, ich habe keinen.